Giraffen, viel Geschrei. Wir kennen die ganzen Sprüche schon, von cool bis ganz brutal. Es liegt bei uns, die Niere sollen.